Popeye ist tot. Ist tot, Professor. Wer ist tot? Popeye, Professor. Und wer, wenn Sie mir die Frage gestatten, ist Popeye? Aber, Professor, Sie kennen Popeye nicht? Gehen Sie denn nicht in den Zirkus? Ich bitte Sie, derart kindlichen, um nicht zu sagen kindischen Vergnügungen kann ein seriöser Mensch wohl nur wenig abgewinnen. So? Nun ja. Also, Popeye ist, ich meine, war eine unserer größten Attraktionen. Popeye, der schlaue Schimpanse, denkt und handelt wie ein Mensch. Ein Schimpanse? Ein Menschenaffe der Spezies Pan Troglodytes. Mein lieber Mr. Bailey, James Bailey, Direktor und Miteigentümer des Zirkus Barnum & Bailey, der größten Schau der Welt, 3 Manegen. 1000 Mitarbeiter, gigantische Tierschau, Monstrositätenkabinett. Und wenn Sie dazu noch einen Flohzirkus hätten? Sie wagen es, Mr. Bailey, meine kostbare Zeit in Anspruch zu nehmen, weil Ihnen ein Schimpanse krepiert ist? Wissen Sie, wer ich bin? Aber natürlich. Gar nichts wissen Sie. Sagen Sie es ihm, Hedge. Mr. Bailey, Sie haben die Ehre, Vergnügen kann man es im Moment kaum nennen, mit Professor Dr. Augustus van Dusen, genannt die Denkmaschine, das heißt mit dem größten Wissenschaftler und Detektiv. Bitte? Entschuldigen Sie, Professor. Kriminologe, wollte ich sagen. Amateurkriminologe. Professor van Dusen befasst sich nur mit besonders ausgefallenen, besonders hochkarätigen Problemen. So ist es, Mr. Bailey. Herr Professor Wünschen. Begleiten Sie diesen Herrn hinaus, James. Sehr wohl, Herr Professor. Wenn Sie mir bitte folgen würden, Sir. Aber Professor, hören Sie doch. Ich war zufällig bei Van Dusen gewesen, als Bailey telefoniert und seinen Besuch angekündigt hatte. Und weil ich nichts Besseres vorhatte, war ich geblieben. Gut versorgt mit Whisky und Zigarren. Es war zwar schon spät, aber ich hatte so ein Gefühl. Das Gefühl des Reporters, der eine Exklusivstory wittert. Allerdings sah es im Augenblick leider ganz und gar nicht danach aus. Lassen Sie sich doch erzählen, Professor. Das ist kein gewöhnlicher Fall. Es gibt da ein paar ganz merkwürdige Umstände. So. Sehr merkwürdige Umstände, Professor. Popeye ist nicht einfach krepiert. Er ist umgebracht worden. Auf welche Weise? Jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Wer? Keine Ahnung. Unsere Domteuse Madame Zorina hat ihn heute Mittag tot in seinem Käfig gefunden und hier, sehen Sie mal hier, Professor. Auf der Leiche lag dieser Zettel. Das ist Nummer 1. Hier unten rechts stehen noch einige Zahlen, 6, 7, 8, 9, wie eine Unterschrift. Merkwürdig. Habe ich nichts gesagt, Professor? Gewöhnliches Briefpapier. Kein Blut. Seltsam. Buchstaben und Zahlen sind aus einer Zeitung herausgeschnitten worden. Zeigen Sie mal her. Bitte. Ja, ich kann Ihnen sagen, aus welcher. Die Type kenne ich. Das ist der Daily New Yorker. Immerhin war ich schon ein paar Jahre Reporter bei diesem hochgeschätzten Weltblatt. Nicht gerade zur Freude meines sehr viel weniger geschätzten Chefredakteurs. Aber zurück zu Mr. Bailey, seinem toten Schimpansen und dem geheimnisvollen Zettel. Das ist Nummer 1 und 6, 7, 8, 9. Was soll das bedeuten, Mr. Bailey? Kein blassen Schimmer, Professor. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Haben Sie die Polizei verständigt? Oh ja. Bevor ich Sie anrief, habe ich mit der Kriminalpolizei telefoniert. Und? Man hat mich ausgelacht. Mit wem haben Sie denn gesprochen? Warten Sie, das Caruso heißt der Mann. Detective Sergeant Caruso. Ich kenne Caruso. Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe eine nicht eben hohe Meinung von der Intelligenz dieses trefflichen Staatsbeamten. Nun gut, Mr. Bailey. Ich werde mich morgen bei Ihnen einfinden. Zelt und Wagen von Barnum und Bailey stehen am Riverside Drive. Das ist der neue Park, direkt am Hudson. Residenz von gleich hinter dem Mausoleum für Präsident Grant. Ah ja, gut. Ich werde Sie dort aufsuchen, Mr. Bailey. Und mich des mysteriösen Schimpansenmordes annehmen. Bitte warten Sie. Ein Gespräch für Mr. Bailey. Oh, danke schön. Sie entschuldigen mich. Bitte, Herr, bitte. Ja? Ja, hier ist Bailey. Hm? Ja, was gibt es denn? Was? Um Gottes Willen. Ja, in Ordnung. Ich bin gleich da. Was passiert, Mr. Bailey? Oh ja, das kann man wohl sagen. Der Wagen meines Chefkassierers ist abgebrannt. Mit allen unseren geschäftlichen Unterlagen. Das Geld hatte ich zum Glück schon zur Bank gebracht. Und Ihr Kassierer? Ja, der war im Wagen. Und ist offenbar beim Brand umgekommen. Armer Kerl. Nummer zwei. Bitte? Auf Nummer eins folgt für gewöhnlich Nummer zwei, Mr. Bailey. Sie meinen die Sache mit Popeye und jetzt dieser Brand, das hängt beides zusammen? Ich würde es für durchaus nicht unwahrscheinlich halten, Mr. Bailey. So? Naja, wie auch immer, ich muss jedenfalls sofort hin. Wir sehen uns dann morgen, Professor. Einen Moment, Mr. Bailey. Die Angelegenheit, die Sie zu mir führte, hat eine derart interessante Wendung genommen, dass ich es vorziehe, mich auf der Stelle durch eigenen Augenschein mit den näheren Umständen vertraut zu machen. Ich werde Sie begleiten. James? Herr Professor? Meinen Hut, meinen Mantel. Sehr wohl, Herr Professor. Und rufen Sie eine Droschke. Brauchen wir nicht. Vor der Tür steht mein neues Automobil, ein Pierce Arrow. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Dann also vorwärts, meine Herren. Es war nur eine kurze Fahrt, praktisch ein Katzensprung, vom Haus des Professors in der 35. Straße bis zum Zirkus. Aber dem großen Kriminologen erschien sie immer noch zu lang. Er hatte Blut geleckt. Sein letzter großer Fall lag schon, warten Sie, das war die kuriose Affäre um den Mann, der seinen Kopf verlor, im September 1902. Ja, sein letzter Fall lag schon gut zwei Monate zurück. Und die kleinen grauen Zellen brauchten frisches Futter. Deshalb sprang er voller Ungeduld aus dem Automobil, als wir unser Ziel erreicht hatten, und eilte voraus zu der qualmenden Ruine, die einmal der Wagen des Chefkassierers gewesen war. Elektrische Bogenlampen tauchten die Brandstätte in ein grelles Licht. Zirkus Barnum und Bailey war mit allen Errungenschaften moderner Technik ausgestattet. Die Feuerwehr war schon abgerückt und wurde würdig vertreten von der Kriminalpolizei. In der Asche stocherten Detective Sergeant Caruso und seine Mann. Sieh da, der große Meister höchstpersönlich, welche Ehre. Und seinen sogenannten Assistenten hat er auch mitgebracht. Wissen Sie, Caruso, der Professor ist es allmählich leid, die Fälle immer erst dann zu übernehmen, wenn Sie sie versiebt haben. Hedge, hey, ist es doch wahr. Interessant. Ein Feuer. Gar kein Zweifel. Glänzend kombiniert. Der Kassierer, wie heißt er? Er heißt Monkhouse. William Monkhouse. Was ist mit ihm? Tot. Verbrannt. Und die Leiche? Schon abtransportiert ins Gerichtsmedizinische Institut. Sie können sie sich da gerne mal ansehen, Professor. Besten Dank, mein lieber Caruso. Ich werde von Ihrem freundlichen Angebot Gebrauch machen. Sagen wir morgen Vormittag 10 Uhr. Mein Chefkassierer tot. Die Schimpansennummer geplatzt. Und morgen Abend eröffnen wir. Wie soll das bloß werden? Eröffnen? Das wissen Sie natürlich nicht, wenn Sie nie in den Zirkus gehen. Wir sind erst vor ein paar Tagen aus Europa zurückgekommen, von einer längeren Tournee. Und jetzt das. Ich weiß nicht, wie ich das allein schaffen soll. Ohne Monkhouse. Ein sehr tüchtiger Mann. War früher beim Zirkus Regattoni. Und der Partner? Könnte der nicht? Mr. Barnum Junior? Ja. Nein, Professor. Er könnte nicht. Er ist nur stiller Teilhaber. Er hat gar nichts vom Vater geerbt. Keine Ader für den Zirkus, für Showbusiness. Hockt wie ein Einsiedler in seiner Villa in Bridgeport und kümmert sich nur um seine Sammlung. Können Sie sich vorstellen, dass ein erwachsener Mensch, ein Mensch bei normalem Verstand, alte Spielkarten sammelt? Warum nicht? Erwachsene, normale Menschen besuchen ja auch ihren Zirkus. Ach, ist doch nicht dasselbe. Also ich weiß nicht. Ich sammle ja auch so einiges. Whiskyflaschen zum Beispiel, voll natürlich, aber alte Spielkarten. Bitte, bitte, meine Herren. Wir haben uns hier nicht zum Plaudern versammelt, sondern aus ernstem Anlass zu kriminologischem Tun. Haben Sie sich bereits eine Meinung über den Hergang gebildet, Caruso? Mehr oder weniger, Professor. Ich habe da schon ein paar Ideen, aber noch nichts Endgültiges. Natürlich nicht. Begeben wir uns also in die Untersuchung des Tatorts. Der Professor kroch zwischen den übelriechenden Resten des Wagens herum, scheinbar geistesabwesend, wie es seine Art war. In Wahrheit aber entging keine noch so kleine Spur seinem scharfen Auge und seinem noch schärferen Verstand. Ach, hier. Hier, meine Herren, hier ist der Brandherd. An dieser Stelle, direkt neben dem Bett des unglücklichen Kassierers, nahm das Feuer seinen Anfang. Also wissen Sie, um sowas festzustellen, brauchen wir keinen Professor Van Dusen. Das ist doch ein Schwachsinniger. Sie meinen sogar ein Detective Sergeant der New Yorker Kriminalpolizei? Hedge. Sie nehme ich gar nicht zur Kenntnis, Mr. Hedge. Caruso, meine Herren, bitte. Ich muss doch bitten. Sie haben also den Brandherd auch identifiziert, Caruso? Hab ich, Professor. Und gleich daneben auf dem Bett haben wir diesen Monkhorst gefunden. Die Sache ist doch ganz klar. Monkhorst geht schlafen, schmeißt dabei die Lampe um und schon ist es passiert. Lauter brennbare Sachen im Wagen. Stroh, Holz. Stroh in großen Mengen, wie sich noch deutlich feststellen lässt. Im Wagen eines Chefkassierers? Merkwürdig. Er hat dem Monkhorst vielleicht mit Ihren Tieren zu tun, Mr. Bailey? Nein. Eigentlich nicht. Und wie kommen Sie auf die Lampe, Caruso? Na, riechen Sie denn nichts? Natürlich, ich rieche Paraffin. Wo sehen Sie eine Lampe? Das Metallgestell einer Paraffinleuchte pflegt schließlich nicht spurlos zu verbrennen. Ja, das stimmt schon. Dafür sehe ich etwas anderes. Wachsflecken. Na bitte, dann hat er eben die Kerze fallen lassen. Und der penetrante Paraffingeruch, auf den Sie selbst mich so liebenswürdig aufmerksam gemacht haben? Was weiß ich, das ist doch egal. So. Es ist Ihnen egal. Das Stroh am Brandherd ist Ihnen ebenfalls egal. Und das hier wohl auch. Was? Ach, das? Sieht aus wie ein großes Buch. Na und? Es hat das Feuer in bemerkenswert guter Verfassung überstanden. Ihr Kassenbuch nehme ich an, Mr. Bailey. Ja, es könnte sein. Ein wichtiges Beweisstück, Caruso. Lassen Sie es ins Gerichtsmedizinische Institut schaffen. Wenn Sie unbedingt wollen, Professor. Signor Direttore! Herr Direktor! Ach, hier Sie sind. Ich Sie gesucht, überall. Ja, meine Herren, ich darf Ihnen Professore Logo vorstellen. Professore? Welche Fakultät, Herr Kollege? Ich nicht verstehe, was Sie meinen. Ihr Fach. Was ist Ihr Fach? Oh, ich viele Fächer. Rechnen schnell mit die Kopf. Zaubern mit die Hand, reden mit die Bauch. Wie bitte? Professore Logo, das wandelnde Gehirn, ist ein geschätztes Mitglied unserer Truppe. Ein weithin berühmter Illusionist, Ventriloquist und Schnellrechner. Ach, Sie sind Zirkusartist. Ja, ich Artiste. Gute Artiste, große Artiste. Und ich dachte schon... Sie gedacht, ich Professore von Universität. Sehr komisch. Nein, nein, nein, das nur, wie sagt man, falsches Name. Künstlername. Ja, Künstlername. Sie müssen verstehen, Titel sehr wichtig für Publikum. Wenn Publikum hören, Dottore, Professore, Publikum sehr einbedruckt. Wem sagen Sie das? Sie haben mich gesucht, Logo? Oh ja, ganz vergessen bei interessanter Unterhaltung mit diesen Herren. Hier, Briefe für Sie. Ah, danke schön. Nanu, kein Absender. Wo haben Sie den her, Logo? Gelegen am Tor. Ich komme ganz zufällig vorbei und... Professor, hier, sehen Sie mal. Betrifft Monkhaus, auf einem Bein kann man nicht stehen. Unterschrift 6789. Buchstaben und Zahlen aus der Zeitung. Dasselbe Papier wie bei Popeye. Es kann keine Zweifel mehr geben. Beide Fälle hängen zusammen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben soll, Caruso, kümmern Sie sich um den toten Schimpansen. Ach, lassen Sie mich doch zufrieden mit Ihrem Affen. Sagen Sie mir lieber, was diese Zahlen bedeuten sollen. 6789. Das, mein lieber Caruso, ist ein Detail, das noch der Aufklärung ist. Aha. Ansonsten haben Sie den ganzen Fall schon fix und fertig aufgeklärt. Nun, gar so weit würde ich in diesem Stadium noch nicht gehen. Wenn auch andererseits gewisse Spuren und so? Hinweise... Was für Spuren? Das Paraffin zum Beispiel, die Kerze, das Kassenbuch, das Stroh. Denken Sie darüber nach, Caruso. Zählen Sie zwei und zwei zusammen. Und, Ja? Vergessen Sie Popeye nicht. Damit entschwand der Professor in Richtung Heimat, aber nicht bevor er mir versprochen hatte, sich am nächsten Tag bei mir zu melden. Nachmittag rief der Professor mich in der Redaktion des Daily New Yorker an, wo ich seit den Morgenstunden auf ein Lebenszeichen des großen Mannes gewartet hatte. Schließlich wollte ich als Erster einen ausführlichen Bericht über die rätselhaften Vorkommnisse im Zirkus Barnum und Bailey schreiben. Van Dusen sagte wenig am Telefon. Er bestellte mich ins Gerichtsmedizinische Institut. Der Befund ist eindeutig. Monkhaus wurde ermordet. Ach, wie Popeye? Ja. Das heißt, genau genommen, nein. Dem Schimpansen wurde die Kehle durchgeschnitten. Monkhaus wurde erschlagen. Ach. Zwar ist der Schädel durch das Feuer zu stark entstellt, als dass sich noch Spuren von Schlägen feststellen ließen. Aber das ist doch nicht nötig. Exzessives Körperfett in Lunge, Hirn und Nieren. Sogenannte Fettembolie. Ferner Spuren von Hirnsubstanz in den Blutgefäßen der Lunge. Alles das, mein lieber Hedge, lässt nur einen Schluss zu. Ach ja? Und was für einen? Heftige Schlageinwirkungen mittels eines stumpfen Gegenstandes natürlich. Fassen wir nun des Weiteren folgende Tatsachen ins Auge. In Mundhöhle, Kehlkopf, Luftröhre und Lungenbläschen des Toten ist kein Ruß festzustellen. Und in seinem Blut keinerlei CO. Ja, was? Kohlenmonoxid. Ja, und? Was bedeutet? Ja, mich dürfen Sie das nicht fragen, Professor. Es bedeutet, dass Monkhaus bereits tot war, als der Brand ausbrach. Ist das wahr? Wird ein lebender Mensch dem Feuer ausgesetzt, atmet er zwangsläufig Ruß und Kohlenmonoxid ein. Da sich nun im Körper von Monkhaus weder Ruß noch CO nachweisen ließen. Ja, alles klar, Professor. Wir haben es also mit Mord zu tun. Und darauf folgender Brandstiftung. Ja, sieht so aus. Lassen wir das Motiv des Mordes vorerst dahingestellt. Fragen wir uns, warum Brandstiftung? Was meinen Sie, Hedge? Tja, vielleicht um den Mord zu vertuschen. Die Sache sollte wie ein Unfall aussehen. Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Der anonyme Brief des Mörders weist, indem er den Fall Monkhaus mit dem des Schimpansen Popeye verknüpft, direkt darauf hin, dass hier ein Mord vorliegt. Ja, was dann? Nun, es lassen sich mehrere Gründe denken. Möglicherweise sollte nicht, oder nicht nur, die Leiche verbrannt werden. Was denn sonst? Zum Beispiel das Kassenbuch. Ach, apropos Kassenbuch, haben Sie das auch untersucht, Professor? Das habe ich, mein lieber Hedge. Ja, und? Die Ergebnisse der Untersuchung, mein lieber Hedge, werde ich Ihnen zu gegebener Zeit mitteilen. Das war alles, was er dazu zu sagen hatte. Ich kenne den Professor. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Und darum bohrte ich nicht weiter nach. Was haben Sie jetzt vor? Nun, ich denke, ich werde mich ein wenig auf dem Zirkusgelände umsehen und dann die Vorstellung besuchen. Was? Direktor Bailey hat mich eingeladen in die Ehrenloge. Sie wollen in den Zirkus gehen? Mein lieber Hedgeson, Sie versichert, der Besuch der Vorstellung ist mir durchaus kein Vergnügen, sondern in Anbetracht der Umstände kriminologische Pflicht. Sie dürfen mich übrigens begleiten. Das hieß, ich durfte ihn fahren. Naja. Es war mir eine Ehre. Auf dem Zirkusgelände wanderte der Professor herum, ziellos, als ob er auf eine Eingebung wartete. Ja, und ich wanderte mit. Schließlich kamen wir zu den Käfigen der wilden Tiere. Hier fanden wir Madame Sorina, die Königin des Dschungels. Sie hatte gestern Popeye tot aufgefunden und über Popeye wollte sich Van Dusen mit ihr unterhalten. Madame Sorina war eine gewaltige Erscheinung. Ich konnte mir gut vorstellen, dass Löwen und Tiger vor ihr zitterten und war nur froh, dass ich den Professor bei mir hatte. Ruhig, Sultan! Sitz! Popeye hat eine Nummer gehabt mit Bobo. Sie kennen Bobo? Ich fürchte, Bobo Madame... ist mein Mann. Er ist berühmt. Wenn er auftritt, lachen die Leute. Er ist sehr klein. Ein Lilliputaner? Ja, so nennt man das wohl. Jetzt muss er den Pausenclown machen, bis er einen neuen Schimpansen dressiert hat. Bedauerlich, das ist sehr bedauerlich. Um auf Popeye zurückzukommen... Popeye war ein kluges Tier. Aber er hatte keinen guten Charakter. Leute, die er nicht kannte, hat er gebissen. Ah. Es gab oft Ärger. Interessant. Ein Unbekannter hätte sich dem Affen also gar nicht nähern können. Unmöglich. Und doch ist er umgebracht worden. Mit einem Messer. Aus nächster Nähe. Als Sie ihn gestern Mittag aufgefunden haben, Madame Sorina... Oh, später, Professor. Die Vorstellung fängt gleich an. Ich muss mich und meine Kleinen vorbereiten. Das geht vor. Wenn Sie meinen, Madame. Wir sprechen uns dann später. Kommen Sie, Hedge. Das ist eine Frau, Professor, was? Die hat nicht mal vor Ihnen Angst. Und Ihre lieben Kleinen, Hedge. Hm? Sehen Sie den dummen August? Wo? Na, da hinten. Am Affenkäfig. Ja, der ist mir vorhin schon aufgefallen. Sieht fast aus, als ob er sich versteckt hält. Komisch. Erkennen Sie ihn? Wieso? Nicht? Nö. Da sehen Sie sich doch mal die Füße an. Extremitäten von solcher Größe und Plattheit sind, glaube ich, einmalig in New York und Umgebung. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo, Caruso. Steht Ihnen prima, der dumme August. Besonders die rote Nase. Psst, verraten Sie mich nicht. Ich bin hier in geheimer Mission. Der Aufzug ist Tarnung. Ist ja toll. Damit ich nicht auffalle und die Lage besser im Auge behalten kann. Sehr gut, Caruso. Weitermachen. Etwas schneller, mein lieber Hedge, wenn ich bitten darf. Ja. Auf uns wartet die große Super-Gala-Eröffnungsvorstellung der größten Schau der Welt. Van Dusen rieb sich die Hände. Seine Augen glänzten, auch wenn er es nie zugeben würde. Er freute sich auf die Zirkusvorstellung. Stillstehen lassen. Folgen Sie mir in die ungeheuren Urwälder des geheimnisumwitterten Indiens. Erleben Sie Madame Sorina, die Königin des Dschungels, mit ihren wilden bengalischen Königstigern. Doch bevor es soweit ist, ein paar Minuten unbeschwerte Heiterkeit, fröhliches Gelächter mit unseren Clowns Bobo und Bombello. Während in der großen, der mittleren Manege der Raubtierzwinger aufgebaut wurde, trieben am Rand Bobo, der kleine Mann der großen Madame Sorina, und sein Kollege Bombello ihr sattsam bekanntes Unwesen. Weißt du was, Bombello? Was denn, Bobo? Wir spielen Gasthaus! Ja! Ja, wie spielt man denn Gasthaus, Bobo? Oh, das ist ganz einfach! Pass auf! Ich bin der Kellner. Ja! Und du bist der Gast. Du bestellst bei mir was zu trinken. Ja! Und dann bring ich dir was. Also, wir fangen an. Was willst du haben, Bombello? Kuchen. Oh, aber Kuchen ist doch nicht zu trinken. der Herr? Ja, sofort! Bitte sehr, eine Flasche Wein. Hier ein Glas. So, ich gieß ein. Ja! So, und jetzt, Pompello? Ja! Ja, jetzt trinke ich es selber. Prost, Pompello! Zusammengebrochen, lag im Sand und rührte sich nicht mehr. Die Zuschauer wurden unruhig. Niemand wusste, was los war. Schließlich ergriff Van Dusen, wer sonst, die Initiative. Er kletterte über die Logenbrüstung in die Manege und beugte sich über den reglosen Clown. Ich kletterte ihm nach. Wie ich es mir dachte, der typische Geruch von bitteren Mandeln, Cyanwasserstoff, auch bekannt als Blausäure. Gift? Okay. Eins der stärksten. Was ist mit ihm? Was hat mein kleiner Bobo? Er ist tot, Madame Zumina. Oh, mein Bobo. Mein kleiner Bobo. Man hat dich umgebracht. Bitte, meine Herrschaften, bewahren Sie Ruhe. Ein kleiner Unfall, nichts von Bedeutung. Bleiben Sie ruhig. Behalten Sie Platz. Es geht gleich weiter mit Madame Zorina und ihren Königstigern. Bis dahin. Musik, Herr Kartellmeister! Machen Sie weiter, Madame Zorina. Sie können ihm doch immer helfen. Ja, ich gehe schon. Der Professor grübelte. Die Vorstellung ging zu Ende. Caruso raste herum in seiner Verkleidung als dummer August, verhörte den ganzen Zirkus und als er schließlich spät in der Nacht zu uns in den Direktionswagen kam, war er ganz abgeschlafft und die bunte Schminke lief ihm über die Backen. Ja, haben Sie was erreicht, Mr. Caruso? Ach, wie man's nimmt, Mr. Bailey. Eins steht jedenfalls fest. Das kann nur einer aus Ihrem Zirkus gewesen sein, der das Gift in die Wasserflasche getan hat. Und wer Bobo vergiftet hat, der hat auch Munkhorst totgeschlagen und seinen Wagen angesteckt und den Schimpansen abgemurkst. Aber wer, Mr. Caruso, wer? Da bin ich überfragt. Jeder ist verdächtig. Brillant, Caruso. Jetzt brauchen Sie nur noch aus rund 1000 Verdächtigen den Richtigen rauszufischen. Ein Kinderspiel. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe, Mr. Hedge. Drei Fälle, ein Täter. Ein Täter, der bewusst auf die Verbindung zwischen seinen Taten hinweist. Und der unterschreibt mit 6789. 6789. Was soll das bedeuten? Wenn wir das wissen, dann kennen wir auch den wahren Zusammenhang der auf den ersten Blick so verschiedenartigen Geschehnisse. Ja, vielleicht ein Code. Oder eine bestimmte Menge. Dollar zum Beispiel. Tage? Tage? Möglicherweise ein Datum. Quatsch. 6, 7, 8, 9, was soll denn das für ein Datum sein? Seien Sie still, Caruso. Hol dich doch wieder. 6. Datum. 7, 8, 9. 6. 7. 89. Aber ja. Ja, das ist es. Was ist am 6. Juli 1889 geschehen? Ein Ereignis, das heute, 13 Jahre später, zu Giftmord und Brand führt. Von Popeye ganz zu schweigen. Hedge? Professor? Ihre Zeitung ist doch im Besitz eines Archivs. Klar. Fahren Sie auf der Stelle dorthin. Nehmen Sie sich den Jahrgang 1889 vor. Stellen Sie fest, was am 6. Juli dieses Jahres vorgefallen ist. Richten Sie Ihr Augenmerk in erster Linie auf Zirzensisches und eilen Sie. Im Prinzip gern, Professor, aber wir haben jetzt 2 Uhr nachts. Ja, und? Das Archiv ist geschlossen. Ah, das ist sehr ärgerlich. Wann wird es seine Pforten öffnen? Morgen. Das heißt, heute früh um 7. Dann werden Sie also um Punkt 7 Uhr, wie sagen Sie doch, auch auf der Matte stehen, mein lieber Hedge. Und wenn Sie etwas entdeckt haben, kommen Sie auf dem schnellsten Wege wieder hierher. Ich höre und gehorche. Im Zeitungsarchiv brauchte ich mich nicht länger als 5 Minuten aufzuhalten. Ich kam, sah und fand sofort, was ich suchte. Es war die Schlagzeile der Ausgabe vom 7. Juli 1889 und sie lautete: Zirkus in Flammen, 28 Menschen verbrannt. Exzellent, mein lieber Hedge, exzellent. Das dürfte es sein. Wachen Sie auf, Caruso. Hören Sie zu. Lesen Sie vor, Hedge. Zu Befehl. Darf ich mich setzen? Bitte, bitte. Danke. Eine entsetzliche Katastrophe ereignete sich in den gestrigen Abendstunden zu Boston. Während der Vorstellung des Zirkus Rigatoni... Aber ja, der Brand bei Rigatoni, darauf hätte ich eigentlich kommen müssen. Bitte, bitte die Vorlesung nicht zu unterbrechen, Mr. B. Fahren Sie fort, Hedge. Zirkus Rigatoni brach Feuer aus. Ursache des Brandes war der dressierte Schimpanse Popeye. Popeye? Popeye. Seit fast 40 Jahren eine Attraktion des kleinen Zirkus. Als der Affe nämlich während seiner Dressurnummer von seinem Herrn, dem Lilliputaner Bobo, in Nachtgewand und Nachtmütze zu Bett geschickt wurde, ließ er versehentlich einen Leuchter mit brennender Kerze fallen. Das Bett stand sogleich in Flammen, welche in Windeseile auf Zuschauerraum und Zelt übergriffen. Während Popeye und Bobo auf fast wundersame Weise ohne Schaden davonkamen, fielen dem Feuer und der um sich greifenden Panik 28 Menschen, Artisten und Besucher zum Opfer. Die Existenz des Zirkus ist vernichtet, sagte uns der Manager Mr. William Monkhouse. Monkhouse. Danke, mein lieber Hedge, das genügt. Ausnahmsweise mal ganz Ihrer Meinung, Professor. Die Sache ist klar. Glauben Sie, Caruso? Na sicher. Irgendjemand bringt alle um, die mit dem Feuer damals was zu tun hatten. Und aus welchem Grund sollte er so etwas tun? Rache, nehme ich an. Wir müssen jemand suchen, dem seinerzeit bei Rigatoni ein Freund oder Angehöriger verbrannt ist. Und der sich jetzt bei Barnum und Bailey befindet. Genau. Sie meinen jemand wie Professor Logo? Logo? Logo. Ja, der Professore war damals bei Rigatoni. Ganz am Anfang seiner Laufbahn. Ja, und richtig. Bei dem Brand ist seine junge Frau umgekommen. Miss Arabella. Eine Equilibristin, glaube ich. Sehr interessant, Mr. Bailey. War sonst noch jemand von Ihren Leuten 1889 bei Rigatoni? Ich meine, außer Logo, Bobo und Monkhouse. Und Popeye nicht zu vergessen. Soweit ich weiß, sonst niemand. Dann ist ja alles in Butter. Dieser Professor Logo ist der Mörder. Sind Sie sicher, Caruso? Na, wer denn sonst? Ich gehe am besten gleich los und sperre ihn ein. Tun Sie mir einen Gefallen, Caruso. Besser gesagt, sich selbst. Warten Sie noch. Sagen wir, bis 12 Uhr mittags. Also hören Sie auf den Professor. Sie wissen doch, wenn Sie was gegen seinen Rat unternommen haben, sind Sie doch jedes Mal auf die Nase gefallen. Na gut, aber nur bis 12, keine Minute länger. Und ich behalte den Kerl so lange im Auge. Darauf können Sie sich verlassen. Tun Sie das, Caruso. Schaden kann es jedenfalls nicht. Caruso, immer noch als dummer August, latschte los auf der Fährte von Professore Logo. Und auch wir, der Professor und ich, machten uns auf die Socken. Van Dusen wünschte, zum nächsten Postamt chauffiert zu werden. Dort führte er ein längeres Ferngespräch. Als wir zurück zum Zirkus fuhren, saß er friedlich im Fond des Pierce Arrow, abgeklärt und irgendwie zufrieden. Das konnte nur eins bedeuten: Der Fall war gelöst. Natürlich ist der Fall gelöst, mein lieber Hedge. Eine Kleinigkeit angesichts der uns nunmehr vorliegenden Informationen. Finden Sie, Professor? Sie nicht? Ich weiß nicht. Wer war es denn? Logo? Logo, das wäre zweifellos eine runde, eine befriedigende Lösung. Aber ist es noch die richtige? Wir sind da, Professor. Wo stecken denn alle? Hallo, Sie da. Was ist? Können Sie uns sagen, mein Freund, wo sich Direktor Bailey aufhält? Wo schon? Im Zelt bei der Probe. Probe? Nach allem, was hier passiert ist? Na und? The show must go on. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Und wo befindet sich Professor Logo? Im Zelt. Und Caruso? Der Detektiv, der sich als August verkleidet hat, auch im Zelt. Alle sind im Zelt. Naja, also wenn es so ist, dann sollten auch wir uns ins Zelt begeben, mein lieber Hedge. Die Probe war in vollem Gange. Madame Zurina ließ ihre Bestien durch Reifen springen. Miss Anne Oakley machte Zielübungen hinter ein paar Strohballen. Logo übte in einer Ecke Bauchheben, scharf beobachtet von August Caruso. Und von der Ehrenloge aus überwachte Direktor Bailey das Tun seiner Artisten. Professor Van Dusen sah sich kurz um, marschierte dann zielstrebig zur großen Manege, stieg auf den Rand und erhob Hand und Stimme. Ja, es war mal wieder soweit. Meine Herrschaften! Damen und Herren, hochverehrtes Publikum! Mensch, bitte! Ja. Darf ich für einige Augenblicke um Ihre hochgeschätzte Aufmerksamkeit bitten? Dankeschön. Ich nehme an, Sie alle sind daran interessiert zu erfahren, was bzw. wer sich hinter den geheimnisvollen und schrecklichen Vorgängen der letzten Tage verbirgt. Kann ich ihn jetzt abnehmen? Der Professor? Aber warum denn? Wissen wir doch, weil er Bobo und Monkhaus umgebracht hat. Ich? Unsinn! Ich niemand umgebracht! Sie haben Popeye vergessen, Caruso. Richtig, Popeye. Das ist unser Stich- und Schlüsselwort. Wie alt wird ein Schimpanse? Wer weiß das? Direktor Bailey? Keine Ahnung, Professor. Ich bin zwar Zirkusdirektor, aber sowas. Madame Zurina? 40 Jahre, 50 Jahre höchstens. So ist es. Und das bedeutet, der vorgestern hier getötete Schimpanse Popeye kann keinesfalls das gleichnamige Tier gewesen sein, durch dessen Veranlassung der Brand im Zirkus Rigatoni entstand. Denn dieser Popeye war bereits damals, vor mehr als 13 Jahren, etwa 40 Jahre alt. Natürlich nicht. Bobo hat immer einen neuen Schimpansen gekauft, wenn der alte krepiert ist. Und alle hat er Popeye genannt. Professor Logo, haben Sie gewusst, wie alt ein Schimpanse wird? Nein, ich nicht gewusst. Sehen Sie? Aber ich natürlich gewusst, unser Popeye, nicht der von Rigatoni. Furchtbares Feuer, niemals vergessen, weil verbrannt, arme Arabella. Trösten Sie sich, Logo, trösten Sie sich. Sie sind voll und ganz entlastet. Und nicht nur das. Der gesamte Fall erscheint nunmehr in einem neuen, höchst merkwürdigen Licht. Denn auch jeder andere, der damals beim Zirkus Rigatoni war, hätte das gewusst und bei einem hypothetischen Rachefeldzug nie und nimmer diesen Popeye getötet. Liegt die Vermutung nicht nahe, dass es diesen Rachefeldzug überhaupt nicht gab? dass der Brand im Zirkus Rigatoni gar nichts mit vorliegendem Fall zu tun hat. Aber die anonymen Zettel... Reine Ablenkungsmanöver, falsche Spuren, Red Herrings, wie wir Kriminologen sagen. Ein Unbekannter, nennen wir ihn Mr. X. Äußerst originell, mein lieber Hedge. Aber bitte, von mir aus, nennen wir ihn Mr. X. Konstatieren wir, Mr. X hat zwei Menschen auf dem Gewissen. Und einen Schimpansen. Aber ja doch, Hedge, ja. Des Weiteren hat Mr. X durch die von ihm verfassten Botschaften dafür gesorgt, dass eine Verknüpfung zwischen seinen Opfern angenommen wurde, die, wenn überhaupt, lediglich in seinem eigenen Kopf bestand. Denn nur ein Mord, der zwei beziehungsweise drei Morde, lag in seinem Interesse. Nur auf einen Mord kam es ihm in Wahrheit an. Die beiden anderen sollten weiter nichts als Verwirrung stiften, den Fall in einen undurchdringlichen Nebel hüllen und den Verdacht auf einen Unschuldigen lenken. Aber das ist doch eine... Frage, wem galt es im eigentlichen Sinne? Selbstverständlich dem ersten Opfer. Popeye? Besser gesagt, dem ersten menschlichen Mordopfer. Denn nur Monkhouse konnte nichts von den anonymen Botschaften wissen. Andernfalls hätte er aufmerksam gemacht auf die drohende Gefahr von Seiten des ihm bekannten Täters zweifellos Gegenmaßnahmen getroffen. Das verstehe ich nicht. Der tote Schimpanse ist mittags gefunden worden mit dem Zettel. Also hat Monkhouse doch gewusst, Zettel? Dass er... Zettel? Was für ein Zettel? Bei Popeye war kein Zettel. Ach, ein Zettel? Mann, das dachte ich mir. Danke, Madame Zorino. Auf dem Zettel, der angeblich auf dem abgeschlachteten Affen gelegen hatte, fand sich kein Blut. Auch nicht die kleinste Spur. Kein Zweifel. Dieser Zettel tauchte erst später auf. Dann nämlich, als Monkhouse tot war. Dem Kassierer und keinem anderen galt der ganze elaborierte Mordplan. Warum musste William Monkhouse sterben? Denken Sie nach, meine Herrschaften. Denken Sie an den Brand, der dem Mord folgte und der nicht gelegt wurde, um eben diesen Mord zu vertuschen, sondern... Das Kassenbuch. Sehr richtig. Das Kassenbuch sollte verbrennen. Aber das war nicht der einzige Grund. Es ging auch um das Alibi des Mörders, um das Alibi von Mr. X, wenn Sie darauf bestehen, mein lieber Hedge. Obwohl Sie ihm doch jetzt wohl schon einen anderen seinen wahren Namen geben können. Ich? Wieso? Ich weiß überhaupt nichts. Nein? Nein. Aber Sie werden ihn mit Sicherheit kennen, wenn ich Ihnen von dem Telefongespräch erzähle, das ich vor wenigen Minuten mit dem Miteigentümer des Zirkus führte, mit Mr. Barnum Junior in Bridgeport. Mr. Barnum hat mir zwei wichtige Tatsachen bestätigt. Dass Mr. Bailey ihm von den Erträgen der Europa-Tournee nur spärliche Anteile überweisen ließ. Ja. Weil besagte Tournee sehr wenig eingebracht habe. So war's. Und dass vor wenigen Tagen ihn in derselben Angelegenheit Mr. Monkhouse telefonisch befragte. Nun hatte ich die Reste des verbrannten Kassenbuchs untersucht und einen erheblichen Teil der Eintragungen wieder lesbar machen können. Wir Wissenschaftler haben da so unsere Methoden. Und dabei hat sich gezeigt, dass im Gegensatz zu dem, was Mr. Barnum mitgeteilt wurde, die Einnahmen des Zirkus auf der Tournee sehr hoch waren. Das kann nicht sein. Sie lügen, Professor. Die Seiten habe ich doch rausgerissen. Danke, Mr. Bailey. Damit wäre wohl auch der letzte Zweifel behoben. Sie haben die Seiten entfernt, nachdem Sie Monkhouse getötet hatten. Sie verrennen sich, Professor. Denken Sie doch mal nach. Als das Feuer im Wagen ausbrach, war ich bei Ihnen. Ich habe ein Alibi. Und dieses Ihr Alibi, Mr. Bailey, war, wie ich vorhin bereits andeutete, der zweite Grund für die von Ihnen begangene Brandstiftung. Für die von Ihnen? Bevor Sie mich aufsuchten, taten Sie Folgendes. Sie erschlugen Monkhouse, stellten neben das Bett mit der Leiche eine Kerze, deren Brenndauer sich in etwa abschätzen ließ, streuten Stroh auf den Boden und gossen Paraffin aus. Sodann legten Sie neben die Kerze das Kassenbuch. Aber nicht, bevor Sie, um absolut sicher zu gehen, die letzten Seiten mit den europäischen Einnahmen Ihres Zirkus herausgerissen und gesondert vernichtet hatten. Denn darum ging es Ihnen. Sie, Mr. Bailey, haben Ihren Partner betrogen. Monkhouse ist Ihnen auf die Schliche gekommen. Ein Telefongespräch mit Barnum bestätigte seinen Verdacht, worauf er, wie ich annehme, den Versuch unternahm, Sie zu erpressen. Sie beschlossen, Monkhouse zu beseitigen. Und als Sie seine Ermordung nebst folgender Brandstiftung planten, fiel Ihnen Duplizität der Ereignisse die Feuersbrunst im Zirkus Rigatoni ein, vor 13 Jahren. Und da hatten Sie eine Idee. Sie wollten einen Phantommörder schaffen, mit einem Phantommotiv. Und hinter seinen Taten, so dachten Sie, würden der eigentliche Mord und das wahre Motiv in undurchschaubarem Dunkel verschwinden. Und wenn es hart auf hart kam, konnte dieser Phantommörder sogar Gestalt annehmen. Ich Phantommörder in Teufelsplan. Sehr richtig, Professore. Um Sie zu verdächtigen, beging Bailey den sinnlosen Mord an Bobo. Tja, und der Schimpanse? Nicht wahr, Mr. Bailey? So hat es sich doch zugetragen. Ja, jetzt kriegen Sie das Maul nicht auf, aber das nützt Ihnen gar nichts. Wenn ich Sie erst im Präsidium habe, dann werden Sie schon singen. Auch wir haben unsere Methoden, Professor. Ja, zweifellos. Ihre Anwendung wird allerdings zum Glück unnötig sein. Warum? Die von mir zusammengestellte Indizienkette ist lückenlos und allumfassend. Nur eine Frage, Mr. Bailey, kann ich nicht beantworten. Warum haben Sie die, ich kann es nicht anders bezeichnen, die unglaubliche Torheit begangen, mit Ihrer falschen Geschichte zu mir zu kommen? Ausgerechnet zu mir. Zu Professor Dr. Augustus van Dusen. Das will mir nicht in den Kopf. Dann werde ich es Ihnen wohl erklären müssen, Professor. Sehen Sie, ich durfte die falsche Spur, den Hinweis auf den Brand bei Rigatoni, nicht allzu offensichtlich machen. Und der Polizei traute ich nicht das Maß an Intelligenz zu, das nötig war, um die Verbindungslinien zu ziehen, die Zahl 6, 7, 8, 9 aufzuschlüsseln und in Logo den Mörder zu entdecken. Oh, warte, Freundchen, wenn ich dich erst unter den Fingern habe. Aber, Mr. Caruso, ich muss doch bitten. Sind wir nicht alle zivilisierte Menschen? Bei Caruso wäre ich da nicht so sicher. Und was Sie betrifft, Mr. Bailey, schon gar nicht. Zwei Menschen haben Sie umgebracht. Und einen Schimpans. Tja, es ließ sich nicht vermeiden. Damit habe ich allerdings nicht gerechnet, Professor, dass Sie tiefer blicken, als mir lieb sein konnte, und die Wahrheit ans Licht bringen würden. Ja, Sie kennen eben die Denkmaschine nicht. So scheint es. Und nun, meine Herrschaften, nehmen Sie bitte alle die Hände über den Kopf. Auch Sie, Mr. Caruso. Und recht hoch, bitte. Sonst wird es im Zirkus Barnum und Bailey noch ein paar Tote geben. Bailey hatte einen Revolver aus der Jackentasche gezogen. Er hielt ihn fest auf uns gerichtet, als er ein paar Schritte machte, zu einem Tau, das aus der Kuppel in die Manege hing. Und auch als er mit einer Hand am Tau hochkletterte, zielte der Revolver weiter auf uns. Oben in der Kuppel stieg Bailey aufs Hochseil und begann darauf entlang zu wandeln. Rückwärts. Stellen Sie sich das vor. Und die Waffe immer noch auf uns gerichtet. Eine unglaubliche Leistung, auch wenn man bedenkt, dass er früher ein guter Seiltänzer und Kunstschütze gewesen war. Ganz ruhig bleiben, meine Herrschaften, ganz ruhig. Und immer schön die Hände über dem Kopf lassen. Was hat er vor, Professor? Das versteht sich doch von selbst. Wenn er die gegenüberliegende Seite erreicht hat, wird er mit einem Taschenmesser die Leinwand aufschneiden und versuchen, an der Außenwand herabzugleiten und in den Park zu entkommen, bevor wir in der Lage sein werden, das Zelt zu verlassen. Was meinen Sie, Professor? Kann er das schaffen? Unmöglich ist es nicht. Wenn ihm nicht jemand nachsteigt. Vielleicht Sie, mein lieber Herr. Besten Dank. Wie wär's mit Caruso? Der wird dafür bezahlt. Ja. Wissen Sie, wenn ich nicht diese komischen Clown-Sachen anhätte, die Riesenschuhe da mit den wadigen Füßen, wie soll ich sagen? Dann stürzen Sie sich so leicht ab, nicht? Plötzlich hinter mir eine Bewegung. Ich drehte mich um. Annie Oakley bisher unsichtbar hinter Strohbündeln, trat schneller vor mit angelegtem Gewehr. Sie schoss sofort, fast ohne zu zielen. Das Seil, auf dem Bailey balancierte, riss. Der Mörder stürzt in die Tiefe, genau unter die Königstiger der Madame Zorina. Mein Gott! Sie reißen ihn in Stücke. Tun Sie doch was, Madame Zorina! Scheuchen Sie Ihre Tiere weg! Nein! Er hat meinen Mann umgebracht. Meinen lieben kleinen Bobo, der ihm nichts getan hat. Jetzt fressen ihn meine Tiger. Auge um Auge. Es wäre wohl auch kaum möglich gewesen, die aufgeregten Bestien von ihrem Opfer fernzuhalten. Nun, ein blutiges, aber in seiner Art nicht unangemessenes, ein zirzensisches Ende der Affäre. Gratuliere, Miss Oakley. Sie haben die Flucht des Mörders verhindert. Wenn Sie auch in der Eile nur das Seil getroffen haben. Ich habe auch auf das Seil gezielt. Ich schieße niemals daneben. Ja, warum haben Sie denn nicht auf Bailey gezielt? Ich schieße niemals auf Menschen. Guten Tag, meine Herren. So endete die mysteriöse Mordserie im Zirkus Barnum und Bailey. Einer der aufsehenerregendsten und sensationellsten Fälle, mit denen es der Professor je zu tun gehabt hat. Für James Bailey, dessen Laufbahn in einem Tigermagen ihren Abschluss fand, wurde ein neuer Direktor bestellt. Die größte Schau der Welt blieb uns erhalten. Wie sagt man? Die Schau muss weitergehen. Und sie ging weiter und geht weiter, solange es noch Menschen gibt. Kinder und Erwachsene, Verständige und Unverständige, die sich für den Zirkus begeistern. Thank you.